Liebes Wölferadio, hier ist David Wiggum, Moderator und Nachrichtenchef von NTV. Herzlichen Glückwunsch zu 200 Folgen Wölferadio. Ich erinnere mich gern, ich war euer erster Gast. Danach kamen mehr Folgen und bessere und spannendere Gäste. Trotzdem Ehrensache, euch heute zur Jubiläumsfolge zu gratulieren und zu einer bisher ja auch äußerst erfolgreichen Saison. Liebe Grüße, tschüss. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still gruppy, 2 knots in the complete defense. Brilliant stuff! All is got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe einer besonderen. 5 Jahre ist es jetzt schon her, da ist Wölferadio das erste Mal auf Sendung gegangen. Ja, und gleichzeitig ist auch noch die 200. Folge. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich. Aber wir wollen natürlich auch über Fußball reden. Die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg nach den Spielen gegen Leipzig und Mainz. Aber natürlich auch über die Hinrunde und auch das kommende Spiel gegen Leverkusen. Im Blickpunkt. Der VfL kann jetzt vielleicht mal über die rechte Seite einen Angriff anschieben. Das ist Baku, der bringt die Flanke mal in die Mitte. Weghorst rauscht vorbei, erster Ball geklärt, zweiter landet bei Schlager. Ah, der hat Schwierigkeiten, den Ball da runterzunehmen. Und schlussendlich ist es dann Mainzer, der erstmal klären kann. Landet jetzt im Rückraum. Oh, guter Pass da auf Bialek. Bialek im 16er. Tor für den VfL. Wahnsinnig guter Pass da von Maximilian Arnold aus dem Rückraum in die Schnittstelle. Und Bartosz Bialek, unser junge Pole, in bester Joker-Manier, läuft da quer ein am 16er. Genau im richtigen Moment. Steht alleine vor Zentner. Ja, und dann hat der Junge mal gar kein Problem, das Ding da vorbeizuschieben am Mainzer Schlussmann. Und jetzt ist hier dieses folgerichtige Tor passiert. Wir sehen jetzt hier gerade nochmal die Wiederholung. Und wir sehen da auch Weghorsts wichtige Rolle in dieser Situation, der den Weg hinmacht zu Arnold, den kurzen Weg öffnet und Bialek in seinem Rücken abtauchen kann, auch von dem Radar der Mainzer verschwindet und dann vorm Tor auftaucht und das Ding in die Maschen hämmert, völlig humorlos da reinprügelt das Ding, und das ist und muss doch jetzt der Dosenöffner in diesem Spiel sein und den VfL auf die Siegerstraße. Boah, das war ein richtig, richtig geiler Pass von Arnold. Vertikal, alle überspielt, durch die Lücke, da haben die Mainzer überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, so hat es geklungen, das 1:0 des VfL Wolfsburg beim FSV Mainz 05. Und damit herzlich willkommen nochmal hier im Jubiläumswölferadio. 200. Sendung, 5 Jahre. Glückwünsche hat es einige gegeben, werde ich euch natürlich auch daran teilhaben lassen. Und ich bin natürlich auch sehr froh, diese Sendung wieder nicht alleine bestreiten zu müssen, sondern mit jemandem, der ja schon bei der 100. mit dabei war und ja jetzt auch mit mir traditionell eigentlich immer auf ein Ereignis zurückblickt, nämlich entweder zu Beginn einer Runde oder zu Ende einer Runde, in Anführungsstrichen. In dem Fall reden wir natürlich dann auch ausführlich heute im Wölferadio über die Hinrunde der aktuellen Saison. Und deswegen freue ich mich, dass er wieder mit am Start ist hier im Wölferadio und dass der Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und vom Sportbuzzer Andreas Peimann. Ja, hallo Lenny und auch natürlich von mir herzlichen Glückwunsch zu 200 Sendungen und 5 Jahren Wölferadio. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, du warst ja das ein oder andere Mal schon zu Gast, warst ja mit ja schon einer, der es in den Kinderschuhen noch erlebt hat, sozusagen, was, wie es denn auch letztendlich entstanden ist. Und insofern schön, dich wieder mit an Bord zu haben. Ja, natürlich wollen wir hier nicht nur lobhudeln und über das Jubiläum sprechen, sondern natürlich auch ganz aktuell über die Situation beim VfL Wolfsburg. Jetzt haben wir die Hinrunde abgeschlossen. Das letzte Spiel lief gegen Mainz 05 relativ, ja, schwierig an, aber dann doch relativ souverän hinten raus. Müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, dass das 2-0 dann am Ende doch irgendwie verdient war, oder? Ja, natürlich war es verdient. Man muss sagen, bei solchen Spielen müssen wir ja, wenn es abends stattfindet, müssen wir ja parallel zum Spiel auch schon schreiben. Ich hatte gerade den Einstieg für ein 0-0 fertig, ehrlich gesagt, als dann das erste Tor fiel. Pessimist. Hab dann aber sehr gerne nochmal umgeschrieben. Ja, das ist klar. Also vor allen Dingen dann auch der, ja, ich sag mal, Brustlöser, wie wir es gerade auch gehört haben, von Bartosz Bialek, der da ja sein zweites Joker-Tor für den VfL Wolfsburg, ja, und dann auch so ein wichtiges nach dem tollen Pass von Maximilian Arnold. Das war Zucker, also kann man nicht anders sagen, glaube ich. Also da hast du, glaube ich, auch nicht damit gerechnet in so einem Spiel. Ich dachte, jetzt kommt die Frage, dass hätte ich nicht hingekriegt. Nee, das auch nicht. Der Pass war, ich bin auch Linksfuß, also rein theoretisch. Der Pass war sensationell, muss man wirklich sagen. Solche Aktionen hast du dann aber auch gebraucht. Du hast gerade Brustlöser gesagt, das war ganz richtig. Das waren die Dinge, die dann ja in der ersten Halbzeit halt fehlten. Ne? Diese Pässe, die es dann wirklich mal gefährlich machten. Und spricht für den jungen Polen, ein cooler Abschluss. Ein enorm wichtiges Tor, in der Tat. Warum fehlten die denn in der ersten Halbzeit? Ja, das war, ich glaube, Spieler neigen dann ja manchmal dazu, Ausreden zu suchen. Ich will das gar nicht machen, aber der Platz sah im Fernsehen schon sehr mies aus. Also das war ja, der kam eher den Mainzern entgegen, da hast du recht, ja. Ja, wobei ich bei den Mainzern fehlte mir noch ein bisschen die Fantasie, was sie denn überhaupt so eigentlich wollten, wenn sie den Ball hatten. Da war relativ wenig zu sehen. Leider bei den Wolfsburgern vor der Pause auch ein bisschen, da war es dann ein bisschen ideenarm. Es war auch ein bisschen zu verhalten, fand ich insgesamt, wie sie das Spiel angegangen sind. Das haben sie dann besser gemacht nach der Pause und von daher würde ich mal sagen, das war dann zwar eine schöne Aktion von Maximilian und von Bartosz Bialek, aber es war auch kein Zufall, dass das Tor dann fiel. Das war schon okay. Was mich halt ein bisschen erschrocken hat, war, also es war die erste Halbzeit mit das schlechteste Spiel seit langem, was ich vom VfL gesehen habe, insbesondere auch in dieser Saison. Das war ja ein großer Rückfall in Zeiten, wo ich gedacht habe, so schlecht können wir gar nicht mehr spielen. Insbesondere was so dieses, ja, ich sag mal auch das Ideenentwickeln nach vorne angeht und dann überhaupt mal versucht, ja, vertikalen Pass zu spielen. Also da war so viel Quergeschiebe mit dabei, wo ich gedacht habe, also gerade das hatten wir ja abgestellt. War das so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, jetzt fahren wir jetzt zum Tabellenvorletzten, ist kalt und der Platz ist doof und irgendwie gewinnen wir das Ding eh. Und dass da der letzte Rest, ich sag mal, Entschlossenheit oder auch dann Konzentration gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Also wir haben ja generell, wenn wir schon mit den Dingen anfangen wollen, die nicht so toll waren, immer so ein bisschen gesehen, wenn viele Körper zwischen dem Ball und dem Tor stehen, dann tut sich der VfL halt schwer. Also wenn es darum geht, da dann auch mal Räume zu finden, wo man wenig Räume hat, ist nicht unbedingt die Stärke des VfL. Er hat andere Qualitäten gehabt, auch in diesem Spiel und insgesamt in der Saison. Und wenn du dann nicht mal eine Einzelaktion hast, nicht mal ein Offensivdribbling gewinnst oder mal eine Situation hast, wo du 2-3 Dreckpässe hast, um einfach Raum zu erzeugen, dann ist es halt wahnsinnig schwer. Und dann muss man auch sagen, dann sieht es auch nicht gut aus, wenn man zuguckt. Ja, nee, absolut gar nicht. Also ich fand es in der ersten Halbzeit ein Grützenspiel. Ändert trotzdem nichts daran, dass die Werte des VfL, die er abgeliefert hat, also mehr Torschüsse, viel bessere Passquote, also bei den Mainzern mit 57%, das ist natürlich nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga, was die Passquote angeht. Ja, VfL aufgetreten wie eine Heimmannschaft, deutlich mehr Ballbesitz gehabt, auch mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Ecken rausgespielt. Also da hat man, also ich sag's jetzt mal andersrum, wenn das Ding unentschieden oder sogar mit einer Niederlage, mit so ein blöder Lucky Punch von Mainz, wenn das auch so ausgegangen wäre, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden. Also das ist schon so ein Ding, wo ich gesagt habe, da darfst du nichts liegen lassen in so einem Spiel. Ja, würde ich jetzt erstmal auch so sehen, aber ich fand trotzdem, dass es eine ganze Weile danach aussah, als würde gar kein Tor fallen, weil die VfL-Bemühungen nach vorne ja jetzt nicht wesentlich besser aussahen, als das, was Mainz gemacht hat. Ja, klar. Also das zumindest, also sagen wir so, das wirkte ein bisschen reifer, die Spielanlage des VfL, aber das darf ich von einem, ich sag mal, Anwärter aufs internationale Geschäft auch erwarten, wenn man das vergleicht mit einem Abstiegskandidaten, ohne da jetzt den Respekt fallen zu lassen. Aber das darf man schon ein Stückchen weiter warten, finde ich. Ja, der VfL ist immer dann, finde ich, halt stark. Und das ist mittlerweile tatsächlich so, dass wenn er den Gegner in der Vorwärtsbewegung erwischt und ihm da den Ball abnimmt. Jetzt gab es bei Mainz keine Vorwärtsbewegung. Also jedenfalls keine sinnvolle. Das hat die Sache vielleicht ein bisschen schwierig gemacht. Und die Tore fielen ja auch in der Balleroberung. Genau, insbesondere auch das interessante 2-0, wo, und da sind wir wieder, war es der Platz, was da den Kollegen Hack da aus dem Konzept gebracht hat, dem Weghaus so vorzulegen? Naja, den muss er so spielen, dass der Platz dann eben keine Rolle spielt. Und wenn man sich dann selber so ein bisschen eng macht, dann spielt der Platz plötzlich eine Rolle. Ich glaube schon, dass er ihn da ein bisschen verspringt, auch deswegen. Aber die Situation darf ja gar nicht so entstehen lassen. Da dürfen die Mainzer insgesamt so gar nicht entstehen lassen. Genau. Aber es spricht für Wout. Genau, wollte ich gerade sagen. Er spekuliert drauf, er geht drauf, er macht diesen Weg 100-mal vergeblich und lässt sich nicht beirren und dann wird er belohnt und schließt das Ding auch cool ab. Also so ein Tor machst du dann auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein, hast du als Stürmer. Ja. Wenn du seit 10 Spielen auf ein Tor wartest, dann lupfst du den nicht so. Das ist richtig. Und genau darauf wollte ich auch hinaus. Wenn, also Wout hat sich ja dieses Tor erarbeitet. Das war ja in dem Sinne kein Zufall, sondern der ist ja da hinterhergegangen, hat den Verteidiger unter Druck gesetzt. Wenn er ihn nicht unter Druck setzt, kommt da nicht diese Situation zustande, dass der ja anfängt zu überlegen und da, dass der Platz überhaupt eine Rolle spielt, sondern spielt er ihn ganz sicher zum Keeper zurück. Und so hat Wout das gemacht, ja, was ihn dann letztendlich auch auszeichnet, dran geblieben, gebissen und dann ja sehenswert vollendet. Und wie das geklungen hat, das hören wir uns auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. Lacroix ist es, der dann da den Fuß ranhalten kann, bringt den Ball wieder nach vorne, versucht Wichos da zu finden, der jetzt den Finte. Ball annimmt. Dann kommt Wichos, rennt frei, Tor, zu auf den Torwart, chippt und er fliegt rein! Da ist der da Rekord! Ist er. Da ist der Rekord für Wout Wichos, der macht dir das 2:0. Wer war's? Unser Spieler mit der Nummer 9, der heißt Wout Wichos! Oh, darauf habe ich mich richtig gefreut. Stellt hier auf 2:0 und hat sich damit den Rekord geholt, löst so gesehen Graffiti ab aus der Meistersaison, denn 12 Tore nach 17 Spielen hat noch kein VfL-Stürmer geschafft, also stellt hier einen Rekord auf und um das Ganze nochmal von vornherein aufzudröseln, das ist ein Pass, ja, ein Zweikampf, beziehungsweise ja eigentlich eine ganz klare Situation von Hack, der den Ball zurückspielen will zu Zentner, latscht über den Ball und Wout Wichos marschiert einfach los, sagt danke, wirft nochmal 3 Euro in die Klingelkasse und lupft den Ball über den Torwart ins Tor zum 2:0. Ich sag mal hier, ich lehne mich aus dem Fenster, Deckel drauf, 2:0, Torrekord, ist unterm Strich nochmal eine richtig geile zweite Halbzeit geworden. Richtig geil. Und da soll mal einer sagen, der Wichos sei technisch nicht so beschlagen. Der chippt den Ball da in Messi-Manier. Ja, technisch sehr, sehr stark. Hast das Selbstvertrauen von Wout Wichos angesprochen. Jetzt hat er einen Vereinsrekord aufgestellt, was die meisten Tore in der Hinrunde beim Stürmer angeht und so. Ich erinnere mich daran, im Sommer, da war durchaus die Diskussion, weil er sich ein paar Mal aufgeregt hat beim Fußballtennis, soll man ihn nicht noch abgeben, den Störenfried? Sind wir aber froh, dass wir es nicht gemacht haben, würde ich sagen. Nee, natürlich nicht. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich im Sommer noch ein bisschen skeptisch war. Jetzt nicht, dass man ihn hätte abgeben sollen, aber ich fand immer so ein bisschen, auch weil er so technisch limitiert ist, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es fehlt ein bisschen. Und wenn man jetzt die Hinrunde sieht, muss man sagen, à la Bonheur. Also er bringt seine Qualitäten mehr ein denn je und belohnt sich damit dafür mit seinen Toren. Er hätte ich von der Entwicklung so nicht erwartet, gebe ich zu. Ist aber natürlich aus VfL-Sicht extrem erfreulich, einen so trefflicheren, muss mittlerweile sagen, Top-Stürmer der Bundesliga zu haben. Ja, absolut. Und er, ja, und da kommen wir ja natürlich auch nochmal drauf, die Rolle von Wout Wichos während der Hinrunde, da kommen wir bestimmt bei dem einen oder anderen Spiel, wenn wir die Hinrunde hier Revue passieren lassen, auch nochmal drauf. Würde aber gerne nochmal das Spiel Mainz abhaken. Und zwar, indem ich nochmal ein Loblied singe auf den für mich momentan besten und wichtigsten Spieler neben Wout Wichos beim VfL, und das ist Maximilian Arnold. Was er nicht nur wegen seiner Torvorlage, aber auch doch wieder abgerissen hat, mit ja einer unwahrscheinlichen Präsenz, einer unwahrscheinlichen Präzisität, wie heißt das? Egal, auf jeden Fall. Präzision, so könnte ich auch sagen, genau, im Spiel. 85% Passquote, überragend, 73% der Zweikämpfe gewonnen auf so einer Position. Und natürlich auch, ich sag mal, Taktgeber, immer wieder sich halt fallen lassen, versucht das Spiel anzukurbeln und so weiter und so fort. Also das ist, freut mich sehr, dass Maximilian da noch einen absoluten Schritt getan hat in dieser Saison. Wie beurteilst du das? Ja, ich glaube, ich habe es auch bei dir, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen die Rolle, die ein Quarterback hat im Football, nicht? Also es ist jemand, der dann sich fallen lässt, also relativ früh auch im Aufbau den Ball fordert, dadurch auch Tempo bestimmt, dadurch bestimmt, wie die Angriffe laufen. Das ist eine Qualität, da hat er in den letzten Monaten extrem gewonnen, was das angeht. Und ist dadurch ein extrem prägender Faktor. Nicht nur durch so Aktionen wie die Torvorlage jetzt für Bialek, sondern halt insgesamt, wie er das VfL-Spiel prägt, stark, ist beeindruckend. Absolut. Und wie gesagt, da kommt auch momentan keiner so richtig ran, finde ich. Also ist absoluter Chef mitunter auch auf dem Platz. Das finde ich sehr, sehr stark, die Entwicklung. Weil das ist ja auch das, was wir uns von Maximilian immer auch erhofft haben, dass er genau diesen Schritt mal geht, aus dem eigenen Nachwuchs kommt, vom Talent jetzt zum absoluten Führungsspieler. Und ja, offensichtlich genießt er das Vertrauen auch von Oliver Glasner. Aber wie gesagt, an so einem Spieler kommst du in der Form dann auch, glaube ich, nicht vorbei. Wo wir auch noch mal einmal drüber reden sollten, finde ich, ist das Thema Josip Brekalo. wenn ich mir das angucke, insbesondere von den Zahlen her, er hat eine unwahrscheinliche, Unkonstanz in dieser Hinrunde bisher an den Tag gelegt, was sich so jetzt in dem Mainz-Spiel so ein bisschen gegipfelt hat. 68% Passquote, 17% Zweikampfquote, das ist ja quasi nicht existent für einen Spieler auf seiner Position. Woran machst du das fest, dass da immer noch diese Schwankungen so drin sind, wenn er doch bei anderen Gelegenheiten, auch was so auch Standardsituationen angeht, wo er dann ja auch schon 2 Tore mit erzielt hat. Warum machst du das fest, dass diese Inkonstanz noch da ist bei ihm? Also es ist ein technisch extrem starker Spieler, der auch Offensiv-Zweikämpfe gewinnen kann. Das ist eine Farbe, die es im Kader nicht so wahnsinnig häufig gibt. Das ist dann also, wenn ihm das gelingt, sorgt das für die positiven Ausschläge nach oben. Was für seine Inkonstanz sorgt, ist meiner Meinung nach, dass er immer noch Probleme hat mit der Entscheidungsfindung. Also wann gehe ich, wann bleibe ich, wann dribble ich, wann spiele ich den einfachen Pass, wann mache ich die Ballannahme, wann spiele ich direkt. Da entscheidet er sich oft falsch. Ich weiß nicht, ob das sozusagen in seiner DNA als Spieler liegt, dass er halt immer die Individualaktion sucht. Die sucht er meiner Meinung nach noch viel zu häufig. Ist dann ganz oft auch so eine Bremse im Offensivspiel, wenn er halt eben im falschen Moment dann wieder ins Dribbling geht, statt versucht direkt zu spielen. Es bleibt dabei, es ist immer noch ein relativ junger Spieler, wir sehen immer noch das Potenzial immer mal wieder aufblitzen und hoffen alle darauf, dass er es irgendwann mal konsequent umsetzt. Ja, da hoffen wir alle drauf. Damit würde ich sagen, machen wir unter das Mainz-Spiel dann auch mal einen Strich drunter. Denn wir hatten ja in dieser englischen Woche vorher noch eine Partie, über die wir jetzt einmal kurz sprechen wollen. Das war wichtig. Jetzt kommen wir mal über die linke Seite, Gerhard. Ja, Gerhard, klasse Flanke. Mitte das Weghorst und da ist der Ausgleich. Das war ein überragender Spielzug unserer Wölfe. Von links ging so ein bisschen schleppend los über Brooks und über Ottavio. Und auf einmal, zack, wurde der Turbo angeschmissen. Ottavio mit einem guten Pass auf Steffen. Steffen steckt den Ball durch auf Gerhard. Und Gerhard mit einer präzisen Maßflanke auf den Kopf unseres Holländers. Und 1:1, Litti. So, fangen wir von vorne an. Jetzt sag doch nochmal, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ich habe doch gesagt, der Orban will nicht gerne auf rechts raus. Klasse Flanke. Und Wekos ist da, wo er sein muss. Und wie gesagt, er kriegt die Bälle, die er braucht. Und dann ist der Junge natürlich unglaublich. Also Halstenberg kommt zu spät und das ist wieder Torgarantie Wout. Jetzt nächste Möglichkeit, vielleicht Ballgewinn durch eine Gerd. Gut gemacht, dann wieder Steffen am 16er, kann wieder auf links legen, kann schießen. Tor. Und da ist das Tor, 2:1, Renato Steffen. Und das hat er sich verdient durch seine gute Arbeit in den letzten 5 bis 6, 7 Minuten. Hat schon 2 gute Abschlüsse gehabt und da hat das Pressing vorne wieder funktioniert. Gut unter Druck gesetzt worden, die Defensive der Leipziger dann. Und es ist, glaube ich, Gerhard, der dann letzter Konsequenz den Ball gewinnt im Zweikampf. Links rauslegt auf Renato Steffen, beziehungsweise halb links rauslegt auf Renato Steffen. Und er kann abschließen mit links. Und dann war er wieder abgefälscht, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann fliegt der Ball in die lange Ecke. Und Steffen schießt uns hier in Führung mit 2:1. Ja, der Ball wurde glücklicherweise noch abgefälscht von Orban und da konnte Gulaschi dann nichts mehr machen. Ja, 2:2 gegen RB Leipzig. Das ist ja sozusagen in kurzer Folge das nächste 2:2 gewesen gegen eins der Top-Teams. Wo war denn für dich der Unterschied, Andreas, insbesondere beim Spiel gegen Leipzig, als auch gegen Union Berlin vorher? Jetzt mit der Ausnahme, dass wir das eine mit in Unterzahl bestreiten musste, größtenteils des Spiels. Na, du hast schon gesehen, dass Leipzig anders spielt, nicht? Also das ist so eine Mannschaft, die auch sehr stark von der individuellen Qualität lebt, die sehr stark vom Tempo leben kann. Das hat sie bei einigen Strecken dann in Wolfsburg nicht zeigen können. Das ist schon eine Mannschaft, gegen die du ein bisschen anders spielen musst und gegen die du auch nicht verhindern kannst, dass sie in Abschlusssituationen kommen. Oder nur sehr schwer verhindern kannst. Da musst du halt mit deiner extrem, sag ich mal, aufwendigen Defensivarbeit gegenhalten. Das ist über einige Strecken dem VfL auch gelungen in dem Spiel. Und mit ein bisschen Glück macht er halt am Ende das Ding noch rein. Dann sprechen wir alle von einem glücklichen Sieg, aber der hätte halt auch 3 Punkte gegeben. Exakt. Ich, wie gesagt, fand das eigentlich eine sehr gute Leistung, insbesondere nach dem frühen Rückstand, dass die Mannschaft sich da nicht aus der Ruhe hat bringen lassen Und ja, dann so eine Situation auch für sich nutzen kann, also auch für die eigene Leistung nutzen kann, also als Ansporn, hätte ich jetzt fast gesagt, dann machst du einen sehr, sehr schönen Ausgleich, war genialer, eingestudierter Spielzug über die linke Seite mit dem Spieler ja der letzten vergangenen Woche, mit Yannick Gerhard, der das da vorbereitet hat, und gehst dann sogar noch in Führung. Und wenn du nicht so dieses Eiertor kriegst, dann nach der Halbzeit, dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, ein Top-Team wie Leipzig ja durchaus noch einen mehr einzuschenken, finde ich, und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ja über weite Strecken dann sogar zu dominieren. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Dich auch? Nee, jetzt nicht wirklich überrascht. Also sagen wir mal so, es ist positiv aufgefallen, dass der VfL auch das kann. Ist aber dann gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die dann auch dir mal hier und da noch mal einen Raum gibt, den du hast nach Balleroberung, auch jetzt nicht so ganz aus der Welt, dass das gelingen kann. Aber natürlich... In so einem Spiel passiert ja auch bei den Leipzigern was. Die werden auch in der Halbzeit sich gesagt haben, was ist denn hier los? Und werden sich entsprechend versucht haben, die Mängel abzustellen, die sie da vor der Pause gezeigt haben. Weiß nicht, ob man dem VfL jetzt ohne weiteres schon zumuten oder zutrauen sollte, zu sagen, Mensch, die müsst ihr aber mal über 90 Minuten im Griff haben. Eher nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Das wäre, glaube ich, ein Stück weit vermessen. Andererseits warten wir immer noch, das war ja auch ein Thema in den Gazetten, jetzt was gesagt, immer noch auf einen Sieg gegen ein Top-Team. Also, ich sag mal jetzt Top 5. Da gab es Niederlagen gegen Dortmund und Bayern, Unentschieden gegen Leipzig und gegen Union Berlin. Ja, ist das schlimm? Frage ich jetzt mal so rum, dass man da gegen die nicht gewinnt? Oder wäre es nicht wichtiger, also so habe ich in der Vergangenheit immer gern argumentiert, die Spiele gegen Augsburg und Freiburg, gegen die Augsburgs und Freiburgs dieser Welt, dass du da die Punkte souverän und nachhaltig einfährst? Naja, das hängt jetzt davon ab, was du als Zielsetzung voraussetzt. Ne? Wenn du sagst, am Ende werden wir Sechster, dann reicht es, wenn du Augsburg und Mainz schlägst. Wenn du sagst, wir wollen vielleicht mal gucken, ob es nach oben geht, dann musst du ein, zwei Mal auch in diesen Spielen gegen dann ja direkte Konkurrenten auch mal einen Dreier mitnehmen. Also es ist jetzt nicht tragisch, wenn das nicht passiert, aber wenn du sagst, wir gucken mal ein bisschen nach oben, dann sollte man in der Rückrunde, fängt ja gleich mit einem dieser Spiele an, in Leverkusen, sollte man das schon mal probieren. Wird das probiert oder wird das auch perspektivisch probiert, indem der VfL noch was macht, transfermarkttechnisch? Also wir haben jetzt auf der Abgabenseite ein bisschen was hing, ja, oder abgegeben, sagen wir es mal so, mit Omar Marmoush, aber auch mit Felix Klaus. Glaubst du, passiert noch was oder eher nicht? Also, wenn man allem Glauben schenken darf, was Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer sagen, dann passiert eher nichts. Es gibt natürlich immer das Hintertürchen, das sich alle offen lassen. Wenn sich da was auftut, womit man nicht rechnet, dann könnte man vielleicht nochmal überlegen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass da dringende Notwendigkeit bestünde. Weil der Kader ja in seiner Breite sehr vernünftig ist. Das haben wir ja gesehen im Dezember, als dann doch plötzlich ganz andere spielen mussten. Auf einmal, wenn wir gesehen haben, die da reinkommen, das ist schon sehr okay. Also wir haben nicht eine Stammelf, und wenn einer ausfällt, wenn man jetzt mal vielleicht von Wout absieht, der vielleicht nicht 1:1 ersetzbar ist, noch nicht, wo man sagen muss, oh weia, hoffentlich bleiben die alle gesund, sondern wir haben 14, 15 Spieler, von denen man sagen kann, die bilden sowas wie eine Stammmannschaft. Das ist ja schon sehr okay. Ja, wobei ich da gerne dann auch mal widersprechen möchte, insofern, was das Problem oder die Problematik Impulse von der Bank angeht. Also ich sehe da durchaus Handlungsbedarf auch im Kader, weil du nicht das Gefühl hast, dass das, was von der Bank reinkommt, dass nur zwei Joker-Tore bei rausgesprungen sind, vom Biawak insgesamt, das spricht ja auch schon wieder Bände. Also ich vermisse absolut die Impulse von der Bank, dass man gesagt hat, da kommt jetzt tatsächlich nochmal einer, und wir haben ja namhafte Leute sitzen, die dann tatsächlich nochmal richtig Gas geben könnten, aber so richtig hat man nicht das Gefühl, da gibt es nochmal den Impuls. Also ja, spricht doch eher dafür, da nochmal was zu machen. Kann ich nachvollziehen, nur wenn du sagst, da wollen wir, also wenn du sagst, Impulse setzen, dann reden wir ja über Offensivkräfte. Genau. Dann reden wir Offensivkräfte, die nochmal vielleicht ein Tempo bringen, dass du vielleicht nochmal eher auf Konter spielst, wenn du führst, oder vielleicht nochmal jemanden, der ein gutes Dribbling hast, dass wenn du hinten liegst, der Situationen entzwingt. Da reden wir aber über Leute, wenn ich mir den Kader des VfL angucke, wie man dazu holen müsste, in einem Ablösebereich liegen, jetzt auch im Winter, den der VfL wahrscheinlich momentan einfach nicht zahlt. Ja, hat ja Jörg Schmadtke auch nochmal betont, insbesondere nochmal angesprochen auf den Disput mit Oliver Glasner damals. Damals, ja, schön gesagt, also vor Weihnachten oder im Spätherbst, sagen wir es mal so. Der ja dann gesagt hat, es ist utopisch, dafür 15 Millionen plus X für einen Spieler auf den Tisch zu legen. Aber wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist und drauf guckt, also ich deinen Optimismus in Ehren, aber da sehe ich jetzt momentan João Victor als Außenspieler. Weil wenn momentan Brekalo und Steffen gesetzt sind, Brekalo mit den Schwankungen durchaus unterworfen. Ich sehe da keinen, der ihm da in irgendeiner Form Druck macht. Und für mich sind zum Beispiel Memedi oder auch Maximilian Philipp keine Außenspieler. Auch da sind ja, die beiden sind ja auch verpflichtet worden, beziehungsweise Maximilian Philipp auch aus meiner Sicht, um noch ein bisschen mehr das spielerische Element, insbesondere auch, ich kann was mit dem Ball anfangen und inszeniere dann auch gefährliche Situationen. Das habe ich so in der Form noch, also da warte ich noch ein Stück weit drauf, dass das konstant auch kommt. Ja, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich eine Frage ist der sozusagen individuellen Qualität der Spieler oder der Mängel, die wir haben, oder ob es nicht vielleicht auch vielmehr eine grundsätzliche Frage der Spielanlage ist. Dass ich halt eben sage, mein wichtigstes Aufbauspiel ist die Balleroberung. Und das ziehen wir halt einigermaßen konsequent durch. Ja, und hat man ja auch die richtigen Spieler auf dem Platz mit Maximilian Arnold, mit Xaver Schlager, auch jetzt dann Yannick Gerhardt immer wieder auf der 10 eingesetzt, der unwahrscheinlich tiefe Läufe auch geht, hinter die Abwehr kommt und dann ja auch bedient wird. Hat dich das nochmal überrascht, weil eigentlich Yannick war ja, ich will nicht sagen, so halb auf dem Sprung, auch aufgrund der ganzen Vertragsgeschichte. Also ich glaube, wenn du da im Oktober wen gefragt hättest, Yannick Gerhardts Vertrag läuft aus, soll er verlängern oder nicht, dann hätte man ja gesagt, ja gut, muss jetzt nicht unbedingt sein. Mittlerweile ist man doch so, dass man sagen müsste, also wäre blöd, wenn man den gehen lässt. Also mich hat eher überrascht, dass er nicht schon eher eine Chance bekommen hat. Auch in der Phase, als man Xaver Schlager ansah, dass er viele Spiele hatte. Und dann oft auch während der Spiele manchmal ein bisschen müde wirkte im Verlauf, hätte mir vielleicht ein oder andere Mal schon vorher eine Einsatzchance für Yannick Gerhardt gewünscht, der ja ganz oft sehr unspektakulär spielt, aber durchaus effizient Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Das hat mich mehr überrascht, dass er vorher weniger gespielt hat, als dass er jetzt wirklich seine Qualität zeigt. Ja, und damit sind wir auch schon halb bei dem Saisonrückblick oder dem Rückblick auf die Hinrunde, denn damit wollen wir uns jetzt hier im Wölferradio auch noch ein Stückchen beschäftigen. Der Libero. Hallo, hier spricht Yannick Gerhardt. Ich wünsche dem Wölferradio alles Gute zum Geburtstag. Hallo zusammen, hier spricht Admir Memedi. Alles Gute zum Geburtstag, Wölferradio. Toi, toi, toi. Hallo, hier, je suis Aguilar Vogui. Alles gut zum Geburtstag an VfL Radio. 5 Jahre Wölferradio und dazu noch Folge 200. Lieber Lenny, liebes Team hinter dem Team, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich immer wirklich sehr, wenn eine neue Folge vom Wölferradio rauskommt, jeden Donnerstag oder immer vor den Spielen. Macht weiter so, ich fühle mich bestens unterhalten und alles, alles Gute für euch und auch viele weitere Folgen. Das wünscht euch der Tobi. Ja, vielen Dank, by the way, für die Glückwünsche, die einen dann auch zu so einem Jubiläum immer erreichen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, lasst euch da natürlich teilhaben. Spiele ich, wie ihr gemerkt habt, auch immer wieder ein hier in der Sendung. Jetzt kommen wir aber mal nochmal zum Eingemachten, würde ich sagen. Und freue mich, dass immer noch Andreas Pahlmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, hier zu Gast ist. Denn wir werden jetzt mal die Hinrunde ein Stück weit unter die Lupe nehmen. Ja, am Ende vorbehaltlich dessen, wie Union Berlin spielt. Wir sind ja, in der Aufzeichnung parallel sozusagen zum zweiten Teil des 17. Spieltages. Aber so mit dem sechsten Platz, der es ja wahrscheinlich auf alle Fälle sein wird, kann man da zufrieden sein, wenn man jetzt erstmal ein ganzheitliches Urteil fällt aus Sicht des VfL Wolfsburg. Ja, dann bauen wir das Urteil nochmal auf der Punktzahl auf und nicht so sehr auf dem Tabellenplatz, der sich ja während wir sprechen quasi ändern kann. Also 29 Punkte sind aller Ehren wert. Also wenn man mal sagt, Athen, Europa League aus, ziemlicher Downer. Zwischendurch der Transferzoff, den du schon angesprochen hast. Dann noch die Situation mit den Corona-Ausfällen. Wenn man das mal alles als Störfaktoren mal nimmt, muss man sagen, das hat die Mannschaft extrem gut weggesteckt. Genau, und zu den Gründen. Also 29 Punkten tatsächlich richtig gut. Und zu den Gründen kommen wir natürlich jetzt auch en Detail, möchte ich mal sagen. Auffällig ist, und das vielleicht noch so zu vorausgeschickt, es war nämlich nicht immer so, VfL Wolfsburg ist mittlerweile wieder eine Heimmacht. Platz 3 in der Heimtabelle, das ist schon mal, und das nur mit 8 Spielen, ja, das ist schon mal sehr, sehr ordentlich, würde ich sagen. Dafür bist du nur 10. in der Auswärtstabelle. Das war in den Vorjahren noch ein bisschen anders. Ich frage jetzt mal, auch wegen Corona, tut es dem VfL Wolfsburg gut, nicht vor Publikum zu spielen? Boah, das haben wir in der letzten Saison ja auch ganz anders beurteilt. Da hatten wir dann ja die Situation, dass man plötzlich auswärts deutlich besser war als zu Hause und alle gesagt haben, das liegt daran, dass es keinen Unterschied macht, weil wegen Corona eh keine Fans im Stadion sind. Es kann auch einfach eine Zufälligkeit des Spielplans sein, dass du einfach zu Hause die Mannschaften hattest, die dir mehr liegen und deswegen dort erfolgreicher gespielt hast. Entscheidender ist, dass irgendwann die Mannschaft selber glaubt, wenn wir hier zu Hause spielen, egal ob mit Fans oder ohne, dann kann kommen, wer will. Da ziehen wir unser Ding durch, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Das darf man nicht unterschätzen als Faktor. Und aktuell ist das halt so. Also wenn die Mannschaft im eigenen Stadion aufläuft, dann geht sie erstmal davon aus, dass sie das Ding schon gewinnen wird. Und das merkt man hier dann in manchen Spielen auch an. Ja, von den Mannschaften aus den Top 5 gegen Leipzig und Leverkusen unentschieden zu Hause, unentschieden auswärts bei Union Berlin und die Niederlagen auswärts bei Bayern und gegen Dortmund, um nur das mal so darzustellen. Aber du hast es eben schon mal angesprochen, springen wir mal an den Anfang der Hinrunde mit diesem Downer, das Ausscheiden in der Europa League. Damals Katastrophe, möchte man mal so sagen, in der Bewertung und auch unnötig, wenn man sich das auch anschaut. Aber am Ende doch für diese Hinrunde Gold wert, sagen wir mal ganz ehrlich, oder? Ja, also ich glaube schon, dass der VfL tatsächlich nicht auf dem Platz stünde, auf dem er jetzt steht, wenn er noch 6 Europa-League-Spiele zwischendurch hätte machen müssen. Man weiß natürlich nicht, ob vielleicht am Kader dann doch nochmal was gemacht worden wäre. Die Transferfenster war ja bis 5. Oktober offen. Möglicherweise hätte da die Europa-League nochmal für 1 oder 2 Sachen gesorgt. Kann sein. Aber so wie der Kader jetzt ist und so wie er spielt und so wie er sich entwickelt hat, Oliver Glasner selber hat ja mal gesagt, wir hatten halt die Chance, mehr zu trainieren. Das hat unserem Spiel gerade nach vorne extrem gut getan. Also ein paar Automatismen einfach besser funktionieren. Also Balleroberung ist das eine, aber in der Regel sollten dann auch 9 andere wissen, wo sie hinlaufen, wenn einer den Ball erobert. Das hat natürlich besser funktioniert im Laufe der Hinrunde mehr und mehr. Das ist nachvollziehbar, wenn der Trainer sagt, das ist der Trainingsarbeit zuzuschreiben. Und die war natürlich deutlich besser möglich, einfach aufgrund der Anzahl der Einheiten, die du machen kannst, wenn du nicht durch halb Europa fliegen musst. Letztlich war es aber auch so, dass gerade im September, Oktober mit den Ergebnissen, also aus in der Europa League, aber auch den Auftakt in der Bundesliga, unentschieden Leverkusen, unentschieden Freiburg, unentschieden Augsburg, unentschieden Gladbach, dann erst am 5. Spieltag ein Sieg zu Hause gegen Bielefeld. Ging gut los, aber am Ende hast du gezittert. Das war so insgesamt doch ein Gefühl, auch wenn ich so im Umfeld da immer reingehört habe. Also damit sind wir nicht zufrieden. Das finden wir doof. Wie hast du es gesehen? Ja, es war so ein bisschen so eine Ja-Aber-Situation. Ne? So, ja, wir haben noch kein Spiel verloren, aber. Und hinter Aber konnte man dann mehrere Dinge setzen. Zum einen, dass natürlich das Offensivspiel nicht gut war. Dass also das Herausspielen von echten guten Torchancen und von klaren Abschlusssituationen eine Schwierigkeit war. Man konnte hinter das Aber setzen, dass sehr viele Unentschieden dabei waren. In Spielen, wo man sich vielleicht so, wenn man sich den Spielplan so hinlegt, überlegt, da sollte man dann vielleicht einen Dreier holen. Das war insgesamt so ein bisschen, klar, Situation, wo ich gefragt habe, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich? Ne? Wird die defensive Stabilität nicht vielleicht doch überlagert durch die Harmlosigkeit im Spiel nach vorn? Und wird irgendwann aus der Serie der vielen Unentschieden vielleicht mal eine Serie mit vielen Spielen, die du nicht gewonnen hast? Die Kurve haben die dann gekriegt. Und so muss man im Nachhinein sagen, gut, die waren halt zu Beginn der Saison nicht glänzend, aber die waren halbwegs stabil. Was mich so ein bisschen erstaunt hat, war so gerade insbesondere nach 5 Bundesligaspieltagen so die massive Kritik, die es dann auch gegeben hat, insbesondere am Trainer. Also da war, habe ich häufig auch gelesen, im Umfeld oder in entsprechenden Foren, also das System Glasner oder Glasner ist sozusagen schon gescheitert. Und auch dann in Summe dann Jörg Schmadtke auch gerne immer gleich mal angezählt. Hat dich das überrascht oder hast du das gar nicht so verfolgt in dem Zusammenhang oder ist das so übliches Geplänkel aus deiner Sicht? Ja, letzteres vor allem. Also das ist ja auch in Ordnung. Also ich finde, als Fan, der sich da einbringt, da darf man dann auch solche Sachen dann auch äußern und muss das vielleicht auch nicht immer dann in der Konsequenz komplett durchdenken. Also ich fand schon, dass es auch die Angriffsflächen halt gab. Es war halt auch kein attraktiver Fußball. über weite Strecken. Und wenn dann der Fußball nicht attraktiv ist und die Ergebnisse eher so lauwarm sind, dann darf man schon mal sagen, was ist da eigentlich los und müsste das nicht eigentlich viel besser sein und an wem liegt das eigentlich? Dass das halt manchmal auch in der Kritik unsachlich ist, das ist ja okay, das gehört zur Diskussion über Fußball dazu. Ja, und aus lauwarm, und das ist für mich der Knackpunkt in der Hinrunde gewesen, wurde dann mega heiß, nämlich im Zusammenhang mit dem 7. Bundesligaspieltag Wolfsburg gegen Hoffenheim. Im Vorfeld die Kritik von Oliver Glasner an der Transferperiode, wo er, ja, so ist es ja jetzt auch kolportiert, nicht die Spieler bekommen hat, die er gerne gehabt hätte. Hat da sich aber auch immer wieder mit eingeschlossen, hat immer von wir gesprochen, dass er das nicht, dass man es aus welchen Gründen auch immer insgesamt nicht hinbekommen hätte. Und danach hat es eine Welle gegeben. Insbesondere auch eine mediale Welle, wo dann auch mit Ausrufezeichen und gar nicht mehr mit Fragezeichen verkündet wurde, Glasner vor dem Aus. Das waren bewegte Tage. Dann spielst du gegen Hoffenheim und wenn du da das Ding vergeigt hättest, glaubst du, dass Oliver Glasner immer noch Trainer gewesen oder sein würde heute? Also das Spiel gegen Hoffenheim war natürlich extrem hilfreich, die Sache zu beruhigen. Logisch, egal was drumherum im Verein passiert, wenn du Punkte holst, dann hilft das bei jeder Diskussion. Ich glaube aber entscheidender war tatsächlich die Aussprache, die dann erfolgt ist. Und die dann am Ende so ausging, dass man halt miteinander weitermachen will. Dass natürlich auch so eine Aussprache in einer etwas angenehmeren Atmosphäre stattfindet, wenn du nicht gerade dreimal in Folge verloren hast, ist auch klar. Und dass sie dann eher auch zu dem Ergebnis führt, zu dem sie geführt hat. Jetzt war es so, du kannst ja aus erster Hand berichten, dass ihr das auch relativ stark kolportiert habt. Also im Sinne von, da ist jetzt das Tischtuch zerschnitten mit dieser Äußerung. A, wart ihr euch da so sicher, dass dem so ist und dass das so diese Konsequenz auch haben würde? Oder was waren da letztendlich die Beweggründe? Weil am Ende muss man ja sagen, das, was ihr auch unter anderem geschrieben habt, das hat sich dann nicht bewahrheitet. Also die Situation war tatsächlich so, dass das würde ich auch nach wie vor so sehen, dass der Trainer in dem Moment tatsächlich auf der Kippe stand. Und das haben ja auch alle unabhängig voneinander so bewertet. Das hat natürlich Gründe, dass das so bewertet wird. Das hat natürlich auch mit dem Binnenverhältnis zu tun zwischen den Verantwortungsträgern, das ja auch vorher schon so war, dass man sagen konnte, naja, es ist jetzt keine innige Liebe unbedingt. Speziell nicht zwischen dem Trainer und dem Manager. Und dann, was natürlich die Sache extrem verstärkt hat, war der Ablauf der Dinge. Also man muss das nochmal vor Augen führen, die Aussagen fielen ja zunächst einmal in einem Sky-Interview. Die blieben dann noch im Wesentlichen unreflektiert. Ich nehme an, auch bei den anderen deswegen, weil man sich gesagt hat, und war es zumindest so, naja, es gibt ja eine Pressekonferenz, eine turnusmäßige, am nächsten Mittag. Dann fragen wir dann nochmal nach, wie das gemeint war. Und warten dann mit der Bewertung ab. Und dann, finde ich, hat der Trainer halt den Fehler gemacht, sozusagen das dann nicht rauszunehmen, was er relativ leicht hätte tun können, auf die explizite Nachfrage hin, ob denn seine Anmerkungen zu den Transfers als Kritik zu verstehen sind an der sportlichen Führung. Und er dann eben nicht das sagte, was er hätte sagen können, um die Sache dann einigermaßen durchzukriegen, nämlich: Nein, wir haben das alle gemeinsam entschieden und natürlich wollen wir das. Aber das Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber okay. Dann aber kurz zu Ende bringen. Und er hat halt gesagt, das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt. Und das war natürlich für alle auch, ihr müsst euch vorstellen, natürlich gibt es dann auch Gespräche im Vorfeld, also zwischen dem TV-Interview und der Pressekonferenz. Wie ist das denn einzuordnen, wie ist das denn zu bewerten, was kann da denn draus werden? Und dann war bei allen die Stimmungslage so und die Ausgangslage so, dass man sagte, Moment, wir haben hier unter Umständen einen richtigen Bruch und den müsst ihr kitten. Was sie dann natürlich mit der Aussprache dann auch hinbekommen haben. Und ich sag nach wie vor, ich war mir, als dann klar war, das war dann glaube ich der Freitag der Woche danach, ne, weil ich meine auch trainingsfrei war zwischendurch, dauert das ein bisschen bis zu der Aussprache. Und ich war mir bis zum Statement des Vereins zu der Aussprache nicht sicher, wie es ausgehen wird. Okay, weil das deswegen, sorry nochmal für die Unterbrechung gerade. Ich wollte nämlich sagen, eigentlich hat Oliver Glasner inhaltlich genau das gemacht, was du gesagt hast. Nämlich er hat gesagt, wir haben das so und es ist überhaupt gar nicht schlimm und ist auch nicht als Kritik zu verstehen. Nur als dann nachgebohrt wurde, hat er dann gesagt, jetzt macht euch mal euren eigenen Reim da drauf, weil das, was er inhaltlich angeführt hat, das war aus meiner Sicht überhaupt gar nicht ehrenrührig. Sagen wir mal so, was einzig, das einzige oder die beiden einzigen Punkte ist, darf man über sowas überhaupt sprechen? da wo man die umgekehrte Frage stellt, es ging da um das, wir machen jetzt interner öffentlich, was dann hinterher ja auch dann von der sportlichen Führung auch selbst gemacht wurde. Auch Jörg Schmadtke hat im Sportstudio ja auch intern das, wenn man so will, aus dieser Zeit nochmal preisgegeben. Und das Zweite ist der Zeitpunkt vor so einem Spiel. Also das fand ich schon schwierig, ehrlich gesagt. Aber das, was er inhaltlich gesagt hat, war eigentlich nichts, wo man da einen Rausschmiss draus, ich nenne es jetzt mal, konstruieren sollte oder könnte. Ja, das kann man so sehen. Ich hab das anders gesehen. Ich sehe es auch jetzt noch anders. Ich finde, das ist, wenn man Binnenverhältnisse kennt in Bundesliga-Vereinen, ist das schon etwas, wo man ganz genau weiß, da macht dich der Trainer Druck, wenn er sowas so erzählt. Ja, ja, er hätte sich's auf alle Fälle einfacher machen können. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Aber wie gesagt, wenn man einfach nur das Inhaltliche mal nimmt, was ist eigentlich gesagt worden und wo liegt da überhaupt Interpretationsspielraum, war der aus meiner Sicht gar nicht so groß. Aber, und das ist ja das Interessante, die Mannschaft hat darauf gar nicht reagiert, sondern hat das Spiel da gewonnen gegen Hoffenheim. Ein bisschen glücklich mit dem doofen Elfmeter da in der Nachspielzeit, aber Kuhn-Castells war ja auf dem Posten. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn er das Ding kassiert hätte. Aber danach ging es dann los, Sieg auf Schalke, spektakulärer Sieg gegen Bremen, Unentschieden gegen Köln, hätte man aber auch gewinnen können, Sieg gegen Frankfurt, niedergerungen, eine schwierige Mannschaft, Achtungserfolg in München, Sieg gegen den starken Aufsteiger VfB Stuttgart, dann kurz vor Weihnachten. Das, wenn man das so in Summe nimmt, wieso ist die Mannschaft dann gerade auch nach dem Hoffenheim-Spiel in so einen Lauf gekommen oder reingekommen, dass die Leistungen auch so massiv besser geworden sind? Das kann doch nicht nur am Training gelegen haben. Ja, das würde ich aber jetzt als Argument nicht zu gering schätzen. Also das ist tatsächlich so, dass das genau in diese Phase fiel, wo sich die Mannschaft gefunden hat, wo sie auch das Selbstbewusstsein entwickelt hat, dass du halt brauchst, wenn du nach Balleroberung schnell nach vorne spielen willst. Und deswegen würde ich auch gar nicht so sehr das Hoffenheim-Spiel als Maßstab nehmen für das, was du gerade sagtest. Ja, die Mannschaft war unbeeindruckt davon, sondern eher insgesamt so auch die Spiele danach, die dann schon, finde ich, gezeigt haben, okay, das ist ein Spiel, die Mannschaft spielen kann. Das ist eine taktische Grundordnung, in der sie sich wohlfühlt. Das ist eine Spielanlage, in der sie sich wohlfühlt. Und wenn das passiert, dann wächst natürlich auch der Zusammenhalt innerhalb einer Mannschaft ganz stark. Und dann wird sie auch weniger störanfällig oder ist sie weniger störanfällig gegen irgendwas, was von außen, von wem auch immer kommt. Weniger störanfällig auch für einen weiteren Rückschlag, dann direkt mit dem Jahresauftakt der üblichen Niederlage gegen Dortmund oder in Dortmund, möchte ich mal sagen. Da war gefühlt auch mehr drin. Jedenfalls wann haben wir das jemals gesagt beim VfL Wolfsburg, dass gegen Bayern und gegen Dortmund in einer Saison, in beiden Spielen, beide auswärts, immer mehr drin gewesen wäre. Also insofern da auch nochmal trotz Niederlage nochmal einen Schritt in die richtige Richtung für dich. Ja, weil es halt eben so ein Grundverständnis halt gibt. Ne? Es ist egal, ob ich gegen Mainz spiele, gegen Augsburg, gegen Bayern oder gegen Dortmund. Es gibt gewisse Dinge, die diese Mannschaft kann und die sie immer und immer wieder versucht umzusetzen. Und lässt sich dann auch nicht so wahnsinnig davon beirren, wie der Gegner heißt. Das ist eine Qualität. Die man dann auch, insbesondere was das Thema Comeback angeht, nochmal in die Waagschale geworfen hat gegen Union Berlin in Unterzahl. Dann, das ist für mich übrigens auch nochmal so ein Knackpunkt in der Saison oder könnte sich als solcher erweisen, ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass du trotz dessen du da in Unterzahl agiert hast, noch ja einen Gegner, der in der Tabelle, ja in der Nachbarschaft rangiert, dann doch bespielen konntest und dann doch nicht als Verlierer vom Platz gegangen bist, insbesondere nach dem Verlust mit deines wichtigsten Feldspielers und dann auch der Tatsache geschuldet, dass du sagst, also hier, wir stehen hier füreinander ein, einer rennt füreinander. Also ich glaube, dieses Ding gegen Union Berlin, dieser Punkt, der könnte nochmal sehr, sehr wertvoll sein, insbesondere fürs mannschaftliche Gefüge. Wie siehst du das? Ja, vor allen Dingen durch die Art und Weise, wie aus der Führung dann der Rückstand wurde. Ne? Du hast, du spielst eigentlich ein sehr ordentliches Spiel, liegst verdient in Führung und dann kassierst du einen Ausgleich durch einen dummen Fehlpass. Dann passiert dieses dumme Ding mit der roten Karte, dann geht der Freistoß auch noch rein. Das ist ja eine Ausgangslage, wo du normalerweise sagst, okay, jetzt kippt das Spiel aber mal in die völlig falsche Richtung. Also das Loch, das sie sich da gegraben hatten, war schon relativ tief. Und dann zu sagen, okay, wir kommen da wieder raus, wir finden noch ein Mittel, ein bisschen Glück dabei, ne? Wenn er den Arm nicht ausstreckt, ich weiß nicht, ob der Schuss aufs Tor geht, der dann zum Elfmeter führte. Natürlich wäre der aufs Tor gegangen. Okay, gehen wir davon aus, er wäre sogar reingegangen. Aber es ist ja ein bisschen, Glück dabei, tatsächlich in dem Moment dann auch den Elfer zu kriegen. Aber auch das war ja kein unverdienter Punkt am Ende. Also sie haben es mit einem Maniga ja versucht, immer noch irgendwie so zu spielen, dass sie ihre Momente haben, dass sie in Abschlusssituationen kommen. Und Das ist sozusagen von der psychologischen Ausgangslage her. Wir führen, dann passiert nur noch Scheiße eine halbe Stunde lang. Aber wir haben trotzdem noch eine Idee, was wir machen wollen. Das ist sehr okay. Also das ist dann, haben ja auch hinterher alle gesagt, das war dann ein bisschen auch ein gefühlter Sieg. Ja, das auf alle Fälle. Ich glaube, da ging es auch vielen VfL-Fans so. Am Ende dann jetzt mit den beiden Spielen, die wir vorhin schon analysiert haben, Leipzig und Mainz, dann ein respektabler Punktestand von 29 Punkten am Ende der Hinrunde und beste Ausgangslage für den VfL Wolfsburg für den Rest der Saison. Siehst du wahrscheinlich auch so, beziehungsweise was darf denn jetzt nicht passieren? Jetzt gerade wenn man jetzt auch den Blick wirft auf den auf das Auftaktprogramm. Wollen wir jetzt unken? Nee, okay, dann drehen wir es um. Dann drehe ich es einfach um. Ja, hast ja natürlich recht. Also bleiben wir mal optimistisch und positiv in diese Richtung. Was muss der VfL machen, damit es so weiterläuft? Also okay, dann wollen wir nochmal die Frage 1 beantworten. Was nicht passieren darf, ist, dass Wout Weghorst ausfällt. Ich glaube, darauf können wir uns irgendwie alle einigen. Oder dass er wechselt. Das, was ich nicht glaube. Ja, gut. Würde auch keinen Sinn machen. Würde auch keinen Sinn machen aktuell. Ich weiß nicht, natürlich ist man immer wieder überrascht, was dann in England an Summen gezahlt wird. Und irgendwann bist du auch, wirst vielleicht auch als Verein dann auch mal schwach. Aber ich sehe jetzt akut nicht, dass der VfL jetzt dringend Wout Weghorst für 30 Millionen abgeben müsste, wenn da einer käme und ihn unbedingt würde haben wollen. Also im Sommer vielleicht. Da muss man sich überlegen, was man macht. Da muss man beobachten, wie weit Bartosz Bialik dann ist in seiner Entwicklung. Mal gucken, wie es dann aussieht, aber ich mache aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir geben Wout Weghorst ab, weil was wollen wir mit der ganzen Kohle machen jetzt? Also du findest ja jetzt irgendwie keinen 12, 15 Tore Mann auf dem Transfermarkt, der ihn ersetzen könnte. Okay, also Wout darf nicht ausfallen, darf nicht verletzt, darf nicht verkauft werden. Jawohl, da gehe ich absolut mit. Sonst noch was? Oder muss man einfach nur weitermachen wie jetzt, wie bisher? Genau. Tatsächlich. Also das ist natürlich blöd, weil weitermachen wie bis jetzt gibt natürlich jetzt wenig Inhalt, über den wir diskutieren könnten. Aber im Grunde ist es so. Was nicht passieren darf, ist, dass die Erwartungen zu hoch werden. Also das, glaube ich, wäre ganz tödlich in dem Moment. Der VfL ist eine Mannschaft, die in dieser Saison um die Plätze, ich sag mal 5 bis 9, sehr solide mitspielen kann. Und wenn man das kann, dann sind immer auch Ausrutscher nach oben und unten möglich. Aber zu sagen, ob die Ausgangslage ist jetzt die, dass wir jetzt aber ganz dringend mal auf die Champions League gucken müssen, das sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Was nicht heißt, dass sie es im Idealfall nicht auch schaffen können. Um ein Thema, hast du vielleicht gemerkt, sind wir rumgekommen, muss ich einmal zum Schluss trotzdem noch aufmachen. Und zwar Corona. Jetzt ist es ja so, dass der VfL Wolfsburg zu den Mannschaften in Deutschland gehört, die massivst betroffen sind, was den Kader angeht. Also da hat es ja fast jeder schon mal gehabt. Die Diskussion um Marin Pongracic und um ja verfrühte Einsätze, das verfrühte Rückkehren, das Rückkehrmanagement, wenn man so möchte. Ja, dann lässt man einen Spieler da mal raus, wie Lacroix, mal Pause machen, etc. Das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Hat ja sogar nochmal den Kader erweitert mit U23-Spielern, um da nicht in die Bedrohung zu geraten wie vor Weihnachten mal. Was glaubst du denn, wie groß wird denn der Einfluss dann noch sein? Oder hat man sich jetzt, oder kriegt man das beim VfL in den Griff, diese Geschichte mit Corona? Also, ich denke, dass der Einfluss, den das nehmen kann, der spielt sich ja auf zwei Ebenen quasi ab. Und die erste Ebene ist ja, was passiert im Kader? Habe ich weiter Corona-Fälle? Werde ich irgendwann am Saisonende die Frage stellen müssen, warum seid ihr so viel mehr betroffen wie alle anderen Vereine? Was macht ihr falsch, dass das so ist? Und inwieweit ist das dann auch eine sportliche Schwächung? Und inwieweit erhöht das auch die Schwierigkeit für den Trainer, weil er halt eben den allerbesten Plan haben kann. Aber wenn ihm dann 3 Leute wegen Corona ausfallen, dann braucht er plötzlich einen ganz neuen. Das ist die eine Dimension, die sich auch rein sportlich auswirkt. Die andere Dimension ist, wie verhalte ich mich insgesamt? Das gilt nicht nur für den VfL, aber vielleicht für ihn jetzt in den letzten Wochen insbesondere. Wie verhalte ich mich denn in der öffentlichen Diskussion dazu? Also wie gehe ich damit um, wenn vielleicht auch der gesellschaftliche Druck insgesamt wächst, wenn man sagt, ja, man dauernd Corona-Fälle, die dürfen trotzdem weiterspielen, wir müssen alles zumachen, das öffentliche Leben bleibt weiter so weit runtergefahren, wie es aktuell ist. Und trotzdem wird munter weiter Fußball gespielt. In der Diskussion ist natürlich all das, was passiert ist, um die Schlagzeilen, dass tatsächlich angeblich welche zum Fußball getroffen haben, um den verfrühten Einsatz von Pongracic, natürlich überhaupt nicht hilfreich. Aber das ist, Letzteres gilt jetzt sozusagen insgesamt für die Liga und für den Profifußball. Es wäre halt nur blöd, wenn der VfL da als Beispiel für die Kritiker dienen kann. Dient er leider auch momentan, ich glaube sogar der Deutschlandfunk hat da ein sehr, sehr großes Feature zugemacht in dieser Woche, warum das sozusagen als Negativbeispiel dann auch gesehen werden kann, da was da passiert. Insofern, letztendlich ist es auch ein Blick in die Glaskugel, man weiß nicht so genau, wie sich das dann auch entwickelt, aber wir drücken natürlich die Daumen, insbesondere auch für die Gesundheit der Spieler, dass ja Corona den VfL Wolfsburg nicht so hart trifft. Und dann werden wir mal schauen, wie das ausgeht mit dem VfL Wolfsburg in dieser Saison auf die Hinrunde und natürlich auch auf die aktuellen Spiele und die aktuelle Situation. Habe ich ja analysiert, habe ich besprochen, gerade mit Andreas Pallmann, dem Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und vom Sportbazar. Ja, und ich danke dir wie immer für deine Teilnahme und für deine Worte hier im Wölferadio. Ja, sehr gerne. Hat dir immer Spaß gemacht. Kurzpassspiel. Aufregung um Gladbach-Spieler Breel Embolo. Der soll die Corona-Regeln verletzt haben, auf einer Party aufgetaucht sein. Angeblich seien da auch Mädels unterwegs gewesen, die nicht so viel anhatten. Er sagt, er hätte nur bei einem Kumpel Basketball geguckt. Wäre zwar doof gewesen, aber so Party und so hätte er nicht gemacht. Kurios ist das, was die Polizei sagt da. In Essen ist das nämlich passiert. Die sagten, ja, normalerweise würden wir jetzt da gar nicht zu sagen, aber Embolo ist angeblich auch noch über das Dach geflüchtet, so die Polizei, oder übers Dach abgehauen oder hat es zumindest versucht. Ganz, ganz kuriose Geschichte. Also ich sag mal so, wenn er jetzt noch 100.000 Euro in einem Taxi vergisst, dann wäre er ein Spieler für Union Berlin. Pierre-Emerick Aubameyang, früher Dortmund, jetzt Arsenal, hat auch sich einen geleistet, beziehungsweise er konnte eigentlich nichts für, aber die Geschichte ist trotzdem nicht so schlecht. Hat 2 Tore gemacht im Ligaspiel und ja, musste dann ausgewechselt werden. Nicht, weil er irgendwie verletzt war, sondern er musste ganz dringend auf den Pott. Also offensichtlich Magenprobleme und ein bisschen Dünnpfiff. Kann man nur sagen, gute Besserung, hat es, glaube ich, auch einigermaßen gut überstanden. Kuriose Geschichte, denn dass sich Fußballer auf dem Platz fast in die Hose machen, das kennt man sonst eigentlich nur, wenn der HSV bei Bayern antreten muss. Der große Lionel Messi ist das erste Mal in seiner Karriere für Barcelona vom Platz geflogen, hat eine Tätigkeit gemacht im Supercup-Finale da in Spanien. Ja, dem Gegner einfach einem gelangt, möchte man sagen. Dafür drohen dem lieben Lionel Messi jetzt mal 4 Spiele Sperre. Ja, 4 Spiele Sperre oder wie man früher bei Mike Franz gesagt hat, ganz normaler Arbeitstag. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio zum Jubiläum oder hier in der Jubiläumssendung, das spiele ich natürlich auch wie üblich mit einem Vertreter des kommenden Gegners und das ist in dem Fall Bayer 04 Leverkusen und da habe ich ja meinen Experten hier im Wölferadio zu Gast für Bayer 04 und ja, das ist der umtriebige Kevin Scheuren. Grüß dich, Kevin. Hallo Lars, Gratulation erstmal. Ja, danke schön. Ja, du warst ja auch das eine oder andere Mal schon zu Gast, hast mir mal erzählt, dass du deinen Leverkusen-Podcast, die Werkskantine, so ein bisschen, wiederbeleben müsstest, noch ein bisschen mehr. Ja? Ja, hast du gesagt. Wolltest du ein bisschen mehr machen jetzt nochmal rund um das Thema Bayer 04? Ja, ich würde es gerne mal wieder intensivieren. Wir haben natürlich jetzt auch mit dem BiPod einen super coolen Bayern 04 Podcast dazugekommen von 2 Fans. Da freue ich mich sehr. Aber ich bin natürlich das Original. Ne? Und ja, natürlich. Muss ich da eigentlich wieder ran. Aber 2021 ist viel los und deswegen muss ich mich in Sachen Podcast auch mal so ein bisschen auf etwas fokussieren. Ich bin aber natürlich bei Bayern nach wie vor nah dran und kann da, glaube ich, eine ganze Menge erzählen. Ja, und das lohnt sich ja in diesen Tagen auch. Glückwunsch zum Sieg gegen Borussia Dortmund, 2-1. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber da waren 2 Truppen am Werke, die, da ging es irgendwie hin und her und wollten sich irgendwie offensiv sehr wehtun, hatte ich so den Eindruck. Ja, beide wollten gewinnen und das mussten sie ja auch. Also ein Unentschieden hätte keinem wirklich geholfen. Gut, dass für uns am Ende der Sieg dabei rausgesprungen ist. Ich fand, die erste Halbzeit war sensationell. Da haben wir Borussia Dortmund dominiert und das haben wir so, glaube ich, ganz, ganz lange nicht mehr gehabt. Das tat auch sehr gut. In der zweiten Halbzeit hat man dann den Faden wirklich auch blöderweise verloren zwischendrin, aber am Ende nach einem tollen Angriff und durch das wunderbare Tor von Florian Wirtz am Ende das Ganze nach Hause geschaukelt und Borussia Dortmund, finde ich, auch verdient geschlagen, aber beide wollten gewinnen und ja, das Spiel kommt uns natürlich eher entgegen als jetzt so gegen Frankfurt oder Bremen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Das ist ganz interessant, weil wenn man sich das auch so angeguckt hat, also das hätte ja auch 6-4 ausgehen können, das Spiel. Ja. Ja, also es hätte eigentlich, hätte Bayer schon zur Halbzeit mit 3-4-0 führen müssen, dann hätte man Dortmund noch nicht mal eingeladen. Da gebe ich Lukas Radetzky, der das bei Sky gesagt hat, auch total recht. Da hat man wieder zu viele Chancen liegen gelassen, ähnlich wie schon gegen die Bayern. Die Chancen, die du bekommst, die musst du nutzen. Und dann kannst du auch da oben mitspielen und auch da oben bleiben. Gut ist, dass man gewonnen hat, nicht wie gegen die Bayern. Und jetzt hat man mit dem VfW Wolfsburg ein Top-Team vor der Brust. Leipzig ist auch nicht weit weg auf dem Spielplan. Und das sind jetzt wichtige Wochen, wenn man wirklich oben weiter mitmischen will, wenn man ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden will, was man, finde ich, durchaus kann in dieser Saison, dann muss man diese Spiele jetzt, muss man jetzt gewinnen. Ja, das hatte ich neulich meinen Kollegen von RB Leipzig auch mal gefragt, der sich auch mal, ja, ich sag mal, Chancen auf die Meisterschaft diese Saison ausrechnet. Wie ist denn das bei euch? Also muss jetzt, also wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Oder wie muss man das verstehen? Irgendwie schon ein Stück weit, ne? Weil die Bayern diese Saison absolut schlagbar sind. Du musst halt wirklich dabei bleiben. Ich habe es auch immer wieder gesagt, da muss sehr viel zusammenkommen, dass das funktioniert. Es müssen Punkte verloren gehen bei den Bayern. Du musst dann in den wichtigen Spielen die Punkte auch holen. Das heißt dann nicht nur gegen die direkte Konkurrenz, sondern eben auch gegen Vereine wie Frankfurt oder Bremen. Oder noch weiter unten stehende Mannschaften. Und dann hast du eine Möglichkeit. Und das ist dann tatsächlich so ein Stück weit so, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Weil nächste Saison mit Borussia Dortmund einen neuen Trainer haben, der denen sicherlich weiterhelfen wird, wenn da nicht mehr Edin Terzic da sitzt. Und dann wird es wieder schwerer. Und das sieht dann für Leipzig und für Leverkusen in dieser Saison so aus, dass es die beiden Mannschaften sind, die da dranbleiben können. Und da gilt dann für beide Mannschaften, erstmal natürlich sich gegeneinander zu behaupten, und dann im Moment, wenn die Bayern schwächeln, da zu sein. Und ich denke, für beide gilt, wenn nicht diese Saison, dann wird es in den nächsten Jahren sicherlich umso schwieriger. Das ist ganz interessant, weil man liest das immer oder man hat auch den Eindruck, die Bayern schwächeln. Aber wie gesagt, wir zeichnen ja jetzt auf, bevor die Bayern gegen Augsburg wahrscheinlich ja das Spiel dann auch gewinnen werden. Und dann sind es auf euch 7 Punkte. Also das ist ja schon ein gewaltiger Vorsprung, je nachdem, was RB Leipzig macht. Die haben aber auch es mit Union zu tun. Also das ist ja jetzt nicht so, dass, also klar, der Abstand zu den Bayern ist geringer vielleicht als in den Vorjahren. Aber da ist ja trotzdem da immer noch eine gewaltige Lücke. Also wo kommt dieser Optimismus her, dass das trotzdem klappen könnte? Also doch nicht nur in der Schwäche der Bayern liegend oder begründet. Nein, auch in der Stärke von Bayer Leverkusen in dem Fall. Wir haben eine hervorragende Mannschaft in dieser Saison, die sehr von Verletzungen gebeutelt war in den letzten Wochen und Monaten. Da kommen jetzt einige Spieler noch zurück, die dem Kader noch mehr Breite und Qualität geben. Und dann glaube ich schon, dass man das nötige Zeug dazu hat, rein spielerisch das Ganze hinzubekommen. Natürlich muss man diese Leistung auch konstant auf den Platz bringen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber das hat da nicht nur damit zu tun, dass die Bayern schwächeln müssen, sondern auch, dass man sehr stark ist diese Saison. Und es ist natürlich schade, dass diese Delle jetzt kam nach Weihnachten. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich der Beginn einer wirklichen Negativserie ist. Also ich kann mich natürlich täuschen und das war jetzt ein Strohfeuer gegen Dortmund und gegen euch gibt es da wieder eine Niederlage. Das glaube ich so erstmal nicht. Und ich bin da sehr positiv eingestellt, was den Trainer angeht, was die Mannschaft angeht und glaube, dass wir stark genug sind, dass schaffen zu können, auch wenn viele andere das nicht denken. Und ich habe es auch schon vor dem ersten Spieltag hier gesagt, Lars. Ich glaube, ich habe es hier auch gesagt und deswegen ist es auch auf Band. Bayer Leverkusen. Ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, Bayer Leverkusen vor der Saison als Vizemeister getippt. Und dabei bleibe ich erstmal natürlich und das wäre auch schon ein tolles Ergebnis, aber ich will immer noch den nächsten Schritt gehen und das ist dann die deutsche Meisterschaft. Und warum soll man sich dieses Ziel nicht setzen? Nur dann kannst du wirklich ja, die Leistung, glaube ich, auch halten über die Saison und dann bist du am Ende dann auf jeden Fall in der Champions League und was mehr geht. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch vom Potenzial her kaum eine andere Truppe gibt in Deutschland, die insbesondere in der Offensive so stark daherkommt, finde ich, wie Bayer Leverkusen zurzeit. Und das ist ja auch etwas gewesen, oder die Entwicklung, die hat man ja auch in der vergangenen Saison ja auch schon gesehen. Also das war ja vor allen Dingen nach vorne, war das ja sehr, sehr stark, wie man da agiert hat von Leverkusener Seite aus. Und dann hat man ja noch, ich sag mal, den Kollegen Havertz abgegeben, ja, also wo man auch nicht sicher sein konnte, wie wirkt sich denn das jetzt auf die Statik des Spiels aus, aber das scheint ihr gut verkraftet zu haben. Warum? Weil sich die Verantwortung jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Also du hattest davor auch immer das Gefühl, dass einige Spieler hinter Havertz untergegangen sind, obwohl sie vielleicht auch schon was beigetragen haben. Ich schaue da jetzt auf Nadim Amiri, ich schaue aber auch auf Leon Bailey zum Beispiel, der sich natürlich auch, du hast immer diesen Fokus sehr auf Kai Havertz gehabt. Jetzt fängt langsam an, der Fokus auf Florian Wirtz zu gehen. Aber da finde ich Peter Bosz gut. Der achtet darauf, den Spieler auch mal rauszunehmen. Und da nicht zu viel Hype drum entstehen zu lassen, obwohl wir natürlich alle wissen, dass der hervorragend Fußball spielen kann. Aber dass jetzt eben Spieler wie Amiri diese Saison den Durchbruch so schaffen, dass aber auch Bailey und Diaby sich in Szene setzen können, das kommt diesen Spielern absolut zugute. Und deswegen, ich persönlich vermisse Kai Havertz so nicht, weil ich finde, Florian Wirtz bringt dann nochmal dieses gewisse Etwas mit, was ihn jetzt nicht ersetzt, weil es ist kein neuer Kai Havertz, es ist ein neuer Florian Wirtz, es ist der Florian Wirtz. Aber es ist zu erkennen, dass es offensichtlich vielen Spielern gut bekommt und deswegen die sich in Szene setzen können, um dann wiederum für den Erfolg maßgeblich einen Anteil dran zu haben. Erstaunlich ist ja auch, wenn man sich so einen Spieler wie Bailey anschaut, der ja durch ein tiefes Tal gegangen ist in der vergangenen Saison, jedenfalls hatte man so den Eindruck, jetzt wieder groß aufspielt, auch jetzt als Vorbereiter gegen Dortmund wieder geglänzt hat. Wie hat man ihn da rausgeholt? Also ich hatte immer so den Eindruck aus der Entfernung, der ist fast schon wieder auf dem Absprung bei euch. Ja, ich glaube, das ist Peter Bosz. Ich glaube, dass er es schafft, diesen Spielern zu vermitteln. Es hilft, es bringt nichts, wenn du nur vorne stehst und versuchst, Tore zu schießen, sondern du musst auch deinen Anteil leisten im Defensivspiel. Und das ist das, was Leon Bailey in dieser Saison auszeichnet, ist, dass er eben nicht nur offensiv ausgerichtet ist, sondern eben auch nach hinten mitarbeitet. Das bringt ihn dann noch mehr ins Spiel. Das hilft ihm, glaube ich, auch, dieses Selbstbewusstsein zu finden und zu sagen, hey, ich habe es auch defensiv drauf und ich kann das, ich kann Verantwortung übernehmen. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit, dass er ja junger Vater ist, also dass Verantwortung in seinem Leben eine sehr wichtige Rolle spielt und dass er diesen Fokus endlich hat, den er vielleicht in den letzten Jahren, wo er noch so ein bisschen rumgewütet ist, auch privat, dass er das abgelegt hat. Und ich glaube, das kann halt extrem helfen. Und es funktioniert einfach aktuell mit dem Trainer und der Art und Weise, wie Bayer Leverkusen Fußball spielt, für ihn natürlich, aber eben auch für Moussa Diaby. Also diese Außen sind einfach ein Pfund, was Leverkusen hat. Jetzt kommen dann auch Bellarabi bald wieder einer dazu, hoffentlich, um dem auch mal so ein paar Pausen gönnen zu können, den beiden. Da glaube ich, da sind wir schon echt gut aufgestellt. Du hast jetzt schon ein paar Spieler hervorgehoben. Ich frage jetzt noch mal einmal aus Interesse, weil er eigentlich mit zu meinen Lieblingsspielern in der Bundesliga gehört. Also ich habe gedacht, wenn Demir Bay zu euch wechselt, dann ist der da insbesondere auch im zentralen Mittelfeld ja gesetzt oder unumstritten. Ist er aber gar nicht. Warum nicht? Boah, mit Demir Bay ist es echt so eine Sache. Ich schätze ihn sehr. Ich halte ihn auch für einen hervorragenden Fußballer. Irgendwas blockiert da noch. Er wirkt auf mich ganz oft echt unglücklich, mit wenig Bindung zur Mannschaft. Es gibt Spiele, da blitzt dann seine Qualität total auf und dann passiert wieder ein paar Spiele nichts. Ich kann es nicht wirklich festmachen an einem Punkt, weswegen es nicht funktioniert. Eigentlich müsste das Spielsystem auch so funktionieren, dass er sich da wohlfühlt. Aber es gibt da noch so Sachen, die nicht wirklich passen. Ich hoffe, es kommt noch. Ich hoffe, man behält da auch generell auf allen Seiten die Geduld, er auch selber bei sich, weil er ist sehr selbstkritisch, vielleicht ein Stück weit zu selbstkritisch, was ihm dann so diese Freiheit im Kopf nimmt. Habe ich manchmal das Gefühl, dass er wirklich sehr hart mit sich selber ist, und wenn er das ein bisschen ablegen könnte, um da ein bisschen freier aufzuspielen, das würde ihm, glaube ich, gut tun. Und ansonsten muss man, glaube ich, einfach Geduld haben, aber viele verlieren die Geduld auch langsam, wenn man auch gestern dann merkt, dass wenn Wirtz da ist, Arangis mit Amiri quasi die 6er-8er-Position bespielt, dass dann sehr wenige Demirbay vermissen. Also ich würde ihn gerne nehmen, aber gut, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Bevor wir nochmal jetzt natürlich aufs aktuelle Spiel kommen, einmal noch die Frage, ist ja jetzt die große Abschiedstournee der Benders, die ja beide zusammen aufhören werden Ende der Saison. Ist sowas schon Thema bei euch, also auch was so die Nachfolge angeht, oder werdet ihr das, ich sag mal, ganz normal kompensieren können? Weil das sind ja schon zwei Figuren für Bayer Leverkusen, die jetzt in der Form auch den, ja, ich will nicht sagen, den Verein geprägt haben, aber die da eine wichtige Rolle gespielt haben. Doch, also vor allem Lars Bender hat den Verein geprägt. Der ist gekommen, um dann am Ende auch zu bleiben. Dass Sven dann noch dazu kam, war, glaube ich, ein richtig tolles Timing, auch für die beiden nochmal zusammenspielen zu können. Ich sag mal, qualitativ sind die beiden auch generell schwer zu ersetzen. Es geht aber auch noch viel mehr. Ne? Auch das innerhalb der Mannschaft, das sind zwei Führungsspieler. Volland ist vor der Saison weggegangen. Das war auch einer dieser Führungsspieler im Team. Das wird nochmal ein Umbruch sein. Ein Hierarchiewechsel wird kommen. Ich finde die Entscheidung der beiden extrem respektabel. Ziehe da meinen Hut vor, dass man sich da, glaube ich, gegenseitig sehr viel Zeit gegeben hat, sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich ist das Thema mit Fuso Mensah ist ja quasi ein 1-zu-1-Ersatz für die rechte Verteidigerposition schon gekommen, um dann nochmal eine Alternative zu haben. Junger, talentierter Spieler von Manchester United. Man hat mit Dragovic zumindest erstmal eine Option für die rechte Verteidigerposition, der auch Innenverteidigung spielen kann. Sprich, da ist auch eine Alternative da. Du hast mit Tapsoba und Tah jetzt aktuell zwei, die eigentlich dauerhaft spielen. Da könnte dann noch jemand kommen. Aber ich glaube, den Verlust, den du so vom Standing hast, das wird schwer zu kompensieren sein. Ich glaube, dass du mit dem nötigen Geld von der Champions League durchaus qualitativ Spieler bekommen kannst, die das annähernd ersetzen können, vielleicht sogar noch ihre eigene Qualität mitbringen. Aber das, was du in der Kabine verlierst, das ist ein starkes Stück und für uns Fans natürlich extrem bitter, dass wir vor allem Lars nicht im Stadion verabschieden können. Also da werde ich jetzt selber schon ein bisschen emotional, weil er echt einer meiner Lieblingsspieler ist und da würden wir natürlich eigentlich alle gerne dabei sein. Das ist ja, es ist bitter, dass sowas nicht geht. Ja, klar. Genauso auch, ja. Wenn was wäre eine Meisterschaft wert und ist kein Fan im Stadion. Also jetzt mal ganz platt gesprochen. Aber gut, das würde vielleicht auch wieder zur Geschichte von Bayer Leverkusen passen, dass das in diese Richtung läuft. Genau, ich habe auch schon geunkt. So, stell dir vor, du wirst wirklich mal deutscher Meister. Und es ist keiner da. Ja, bitter, aber bitter. Ganz ehrlich, ja. Ich würde die Scheißschale trotzdem nehmen. Ja, das glaube ich gerne. Kommen wir mal aufs Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Ja. Das Hinspiel, würde ich sagen. In der vergangenen Saison gab es ein deftige 4-1. Klatsche, da hat der VfL gezeigt, wie man den Fußball von Peter Bosch ja ein bisschen entzaubern kann letztendlich auch. Natürlich eine gewisse Effektivität auch an den Tag gelegt. Jetzt treffen die drittbeste Abwehr auf die zweitbeste Abwehr der Liga. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das eine Abwehrschlacht wird, wenn die beiden gegeneinander spielen. Was glaubst du denn? Gab es das eigentlich schon mal? Eine Abwehrschlacht? Ich glaube einmal 0-0 oder so gab es mal. Oder es sind jedenfalls ganz wenige. Unser Hinspiel war ja 0-0. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass keine Tore gefallen sind gegen Leverkusen, gegen Wolfsburg. Ich wollte gerade sagen, also es sind auch zwei Mannschaften, die gerne Tore schießen. Die natürlich das Heil in der Offensive auch suchen. Auch finde auch, was Oliver Glasner da dann doch noch aufgebaut hat. Ziehe ich auch meinen Hut vor, weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet. Also ich hätte auch jetzt nicht gedacht, dass er zu dem Zeitpunkt noch Trainer beim VfL ist, nachdem er schon in der Kritik stand. Aber ist gut, dass man an ihm festgehalten hat, weil offensichtlich funktioniert es. Und auch da gilt für beide Mannschaften ein Siegespflicht. Und das ist so ein bisschen die gleiche Gemengelage wie das Spiel gegen Dortmund. Die müssen beide Tore schießen, um natürlich darauf zu bauen, dass der andere dann nicht eins mehr schießt. Das gibt Räume auf beiden Seiten. Also es könnte eine Konterschlacht werden, glaube ich, wenn beide Bock haben. Und für beide geht es ja um eine ganze Menge. Ich meine, auch ihr könnt, wenn alles gut geht, dann auf den Champions-League-Platz springen. Wir können gleichziehen mit euch. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Mhm. Ja, ich wollte das nicht so nennen. Ich wollte einfach erstmal das mit dem Champions-League-Platz hervorheben. Aber ja, du hast recht. Also ich sehe auch keine Abwehrschlacht. Aber am Ende wird es dann vielleicht doch eher so ein bisschen, dass man sich aufhebt und dann nicht so viele Tore fallen, aber es wird genug Chancen auf beiden Seiten geben. Die müssen nur genutzt werden. Ja, dann sagst du mir noch einen Tipp zum Schluss. 3-1 Leverkusen. Oh, okay, gut. Das ist eindeutig oder wäre dann eine eindeutige Geschichte. Werden wir dann am sehen am Samstag, wenn dann Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg antritt. Darüber habe ich gesprochen mit, ja, meinem Pendant, möchte ich mal so sagen, bei Bayern 04, nämlich mit Kevin Scheuren, Podcaster und auch sonst sehr umtriebig und der ja sehr dicht dran auch am Verein bei Bayern 04. Danke für das Gespräch. Danke dir. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Frage: Warum hat der BTSV keine Erfolgsfans? Na, kommt er selber drauf? Na? Wegen? Kein Erfolg. Faninfos. Moin, moin, Lenny. 5 Jahre sind es schon. Krass. Also, wir hier oben als SH-Wölfe aus dem Norden sind natürlich super, super, super dankbar, seitdem es diesen Service gibt, so dass man auch als als Fan von außerhalb quasi doch irgendwie immer ein bisschen zumindest mittendrin ist. Von daher vielen Dank, mach unbedingt weiter so. Also wir wüssten gar nicht, wie wir ohne dich überleben sollten oder ohne das Wölferadio. Und wir sagen nur vielen, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Hallo, hier ist Gunkar Stelz und ich wünsche Wölferadio einen schönen 5. Geburtstag. Ihr macht es gut und macht vor allem so weiter. Hallo, liebes Wölferadio, hier spricht Pavao Pervan. Ich wünsche euch alles Gute zu eurem 5-jährigen Jubiläum. Macht weiter so. Moin Lenny, hier ist Tim, dein neuer Wölferadio Arena Live-Kollege. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Aufopferungsbereitschaft, den unerschütterlichen Arbeitswillen und die klugen Beiträge im Laufe der letzten Jahre bedanken. Ich denke, dass der VfL sehr stolz darauf sein kann, dass jemand wie du in der öffentlichen Medienlandschaft vertreten ist und immer versucht, des Öfteren auch kritisch zu sein, aber trotzdem eben diesen grün-weißen gefärbten Blick zu haben. Liebe, liebe Grüße und auf die nächsten 200. Der VfL Podcast. Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Bedeutet mir sehr viel, bewegt mich auch zutiefst, muss ich sagen, weil das ist nicht vorhersehbar gewesen, dass sich das so entwickelt in den letzten 5 Jahren. Es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und ja, vielen, vielen Dank vor allen Dingen an euch, liebe Fans des VfL Wolfsburg, die ja Wölferadio ausmachen aus meiner Sicht. Denn nur wenn ihr euch das anhört, nur wenn ihr da beitragt und auch eure Meinung letztendlich sagt dazu, dann ja macht diese Sendung nur Sinn. Und schön, dass es offensichtlich viele gibt, die ja das so sehen und sich auch darüber freuen, dass es Wölferadio gibt. Haben mich natürlich auch weit mehr Glückwünsche noch erreicht. Florian Thomas schreibt mir über Facebook: Hey Lenny, alles Beste zum 5. Geburtstag des Wölferadio. Die einzige Radioshow, die bei mir läuft. Hoffentlich noch mindestens 200 weitere Folgen. Alles Gute wünscht Floto. Und dann auch Andrea Köhler, Stammhörerin unter anderem auch bei Wölferadio Arena Live. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich höre euch immer gerne und fühle mich dann der alten Heimat ganz nahe. Grüße aus Bochum und weiter so. Insbesondere dann auch Fans, die ja überregional dem VfL Wolfsburg die Daumen drücken, haben da geschrieben. Das fand ich eine tolle Geschichte. Den Björn habt ihr ja eben auch schon gehört von den Schleswig-Holstein-Wölfen. Also wenn man weiter weg ist von Wolfsburg, dann greift man offenbar auch gerne aufs Wölferadio zurück. Auch das finde ich eine tolle Sache. Conny Wolfsburg, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum auf die nächsten 5 Jahre und die 200 Folgen. Ja, und auch Marco Vero aus der Schweiz, treuer VfL-Fan, herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 5 Jahre. Bevor ich dann jetzt den Abgesang einleite hier beim Wölferadio für diese Woche, für diese Jubiläumsausgabe, möchte ich noch darauf hinweisen, am Samstag, logischerweise, Wölferadio Arena Live vom Spiel Wolfsburg in Leverkusen. Da sind Malte und ich wieder am Start und werden euch das dann ja live rüberbringen durch die grün-weiße Brille. Leider natürlich wieder nicht aus dem Stadion, sondern aus dem Fanhaus des VfL. Aber auch da werden wir natürlich alles geben und den Boden glühen lassen, sofern ja unsere Mannschaft da mitmacht. Also gerne wieder einschalten über die VfL-App oder auch auf wölferadio.de. Samstag 15:15 geht's los mit der Übertragung Wölferadio Arena Live. Und jetzt sind wir am Ende hier beim Wölferadio. 200. Sendung ist rum, 5 Jahre auch. Vielen Dank, hatte ich schon gesagt, an euch Hörer und auch an euch, liebe VfL-Fans. Aber das Ganze ist natürlich noch mit viel mehr Dankeschön verbunden. Insbesondere ja, ohne ein Team hinter dem Team ist das gar nicht möglich. Ja, und deswegen ein dickes Dankeschön, insbesondere an mein Wölferadio Arena Live-Team. Ganz toll, tolle Leistung, was ihr da immer wieder macht, wie ja auch die Unterstützung aussieht. Da freue ich mich sehr drüber und wir werden das hoffentlich noch so ein bisschen rocken. Danke an den Wolfsblog, Norman und die Community für ganz, ganz viel Input und ja, dass das Wölferadio da auch zu Hause ist. Danke natürlich auch an meine Kitchen Gang, Sebastian, Wolfgang, die auch immer wieder auch inhaltlich hier unterstützen. Danke auch an die vielen Gäste und Experten, die hier im Wölferadio dabei gewesen sind in den 5 Jahren. Da war doch der ein oder andere illustre Gast auch mit dabei, wenn ich da so zurückdenke. Wer da mal schauen möchte, es gibt eine Bildergalerie aus den vergangenen 5 Jahren. Da ist ja so mancher Gast mit dabei und so mancher Schnappschuss, da kann man auch nochmal schmunzeln, hochgeladen auf der Facebook-Seite des VfL Wolfsburg, VfL Wolfsburg Fanbetreuung, um genau zu sein, die Wölferadio und dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön sehr, sehr unterstützen, aber auch an den VfL Wolfsburg insgesamt, die da ja zum Beispiel mit Gästen dafür sorgen, dass die Sendung hier auch weiter bereichert wird. Also vielen Dank und ja, wie gesagt, ohne euch alle kein Wölferadio und für mich keine Möglichkeit, eine Menge Blödsinn zu erzählen. Insofern vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr das alles unterstützt. Das soll es gewesen sein. Ganz, ganz viel Dankeschön am Ende der Sendung. Aber das muss auch mal sein. Und wann, wenn nicht heute. Und auch die 200. Sendung geht vorbei mit. Denkt dran, bleibt geschmeidig und nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL.